1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr nachts und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, wir fangen an mit Kai. Wir fangen an mit Steffi. Steffi ist 50. Hallo Steffi. Hallo Domian. Steffi, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Mein Bruder, der hat mich unter einem sehr fadenscheinigen Vorwand meiner Umgebung geholt. Und dein Bruder hat dich aus deiner Umgebung geholt? Ja. Wie aus deiner Umgebung geholt? Er hat gesagt, er ist schwer krank, er würde sterben. Ja. Und das war alles. Hat er angerufen oder wie? Ja, wir standen nach langem wieder in Kontakt. Mhm. Und wie weit wohntet ihr auseinander? Fast 700 Kilometer. 700 Kilometer. Mhm. Da hat er bei dir angerufen und sagt, ich bin schwer krank. Ja, er hat Magenkrebs. Und dann? Ja, es hat sich dann herausgestellt, es war eine Lüge. Bist du hingefahren? Ja. Ja. Weil er hatte zwei Kinder, ich sollte mich um ihn und die Kinder kümmern. Ja. Und wie war denn das? Dann bist du die 700 Kilometer gefahren und dann? Ja, dann den ersten Tag war alles in Ordnung. Er lebt alleine? Nein, er hat Familie. Frau Ach so. Und Kinder. Nur die Frau angeblich, also hat gearbeitet oder arbeitet noch. Und die Kinder, die mussten dann in die Schule gebracht werden. Und da ich Führerschein hatte, musste ich das alles machen. Mhm. Dann wurde ich selber krank. Dann kam der Arzt. Und der hat mir erzählt, er ist ein Hypochonder. Er durfte mir ja nicht viel sagen, ist klar. Mhm. Aber ich soll so schnell wie möglich da raus. Es ist eine Lüge. Da meldet sich jemand im Hintergrund. Das ist mein Hund. Und wie lange warst du denn da schon bei ihm gewesen? 3 Tage. Ist dir nicht aufgefallen, dass es vielleicht irgendwie eine Lüge ist? Ja, das wurde mir dann... Ich wusste nicht, was er in seinem Leben gemacht hatte. Wir hatten 22 Jahre keinen Kontakt. Mhm. Er war Zuhälter. Zuhälter? Ah, ja. Er war Zuhälter. Er hatte zu Hause Internet. Ja. Da hat er sich als Frau ausgegeben. Mhm. Seine Frau hat das Spiel mitgespielt. Er hat bei Kick Unterwäsche gekauft, ja, für seine Frau. Machen ja andere Leute auch. Okay. Ja, aber er hat sich als Frau ausgegeben und dann? Was hat er dann gemacht? Er hat mit einem Mann geschattet. Mhm. Also er war Frau, das andere war Mann. Aber dann ist er doch nicht Zuhälter, dann hat er ja... Moment, extrem. Extreme Sachen sind da abgelaufen. Er hat halt Sachen geschrieben und der Mann hat sich befriedigt vor der Cam. Mhm. Und das sollte ich dann mitmachen? Solltest du mitmachen? Ja. Aber das war jetzt nicht während des Aufenthaltes, als er da krank war? Der war ja gar nicht krank. Nee, das weiß ich schon, aber du warst ja hingefahren in der Annahme, er ist krank. Und da hat er doch wahrscheinlich auch den kranken Mann markiert, oder? Ja, natürlich. Gut, aber dann geht er ja nicht mit dir vor die Cam. Er selber ist ja auch nicht vor die Cam gegangen. Er hat ja die Cam ausgemacht. Ging ja auch nicht anders. Sonst hätte der Mann ja gemerkt, er ist keine Frau. Lass uns mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Du fährst dahin. Ich denke mir dann so, dass der so tut, als wäre er schwer krank und liegt im Bett. War das so? Auf der Couch. Da warst du 3 Tage und hast dich um ihn bemüht. In der Annahme, ja, er sei sehr krank. In der Annahme, er ist sehr krank. So, und dann hat der Arzt sich aufgeklärt, das ist gar nicht so. Das ist nicht so. So, und diese Nummer jetzt mit der Cam, wann war das? Auch in diesen 3 Tagen? Ja. Ach. Er hat sein Bier getrunken. Ich habe gesagt, wenn du Magenkrebs hast, bitte trink kein Bier. Mhm. Am frühen Morgen. Mhm. Da hat er mich geschimpft. Und dann habe ich ihn gehen lassen. Ich habe gedacht, naja, wenn er sowieso bald stirbt, dann lass ihm das bisschen noch. Das mit der Cam? Das Bier. Also das Bier, ja. Ja. Und das mit der Cam, das war furchtbar. Wie? Das war Tochter? Furchtbar. Mhm. Das waren halt Sachen, die kann ich ja eigentlich nicht so... Aber ich verstehe das nicht, wenn er da sitzt und tut, als hätte er nur Magenkrebs. Gut, dann trinkt man noch ein Bier. Aber wie kriegt man dann die thematische Wende Sex, Cam und so etwas? Was hat er da zu dir gesagt? Nix. Er braucht das. Ja gut, aber er muss ja irgendwie angefangen haben damit. Was hat er? Wir sitzen abends wir wollten Karten spielen. Mhm. Und dann hat er mir sein Leben erzählt. Ach so. Dann hat er mir erzählt, was er gemacht hat. Ja. Dass er Zuhälter war. Ach, das wusstest du vorher gar nicht. Ich wusste es nicht. Das heißt, ihr hattet, bevor du da hingefahren bist, nicht kurzfristig schon Kontakt gehabt. Gar nicht. Das war der erste Kontakt nach so lange. Nach 22 Jahren. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt nach verstehe 22 Jahren, ja. Ja, und dann erzähl mal weiter mit dem Sexkram da. Ja, dann mit einmal sitzt seine Frau mir gegenüber und dann erzählt er mir, was er mit diesen Frauen gemacht hat, dass er die ganze Hand bis zum Anschlag da bei der Frau rein hat. Mhm. Dass sie so eine Art Zwinger gemacht haben, sie haben einen Partnertausch gemacht und alles. Ja, also extreme Sexpraktiken, ja. Ausgeführt. Ja. Er hat du sagst, als Zuhälter gearbeitet, aber selbst auch agiert als angebliche Frau. Ja. Was ist dir da noch aufgefallen, was dich schockiert hat? Ich habe seine Frau angeguckt. Ich hab dann zu ihr gesagt, ob sie das normal findet, wo er auf Toilette war. Hm. Und da hat sie das Lachen angefangen, sagte, ich habe ihn da kennengelernt. Ja. Als dieses Gespräch stattfand, war ja der Arzt noch nicht da gewesen. Nein. Bist du nicht spätestens da ein bisschen skeptisch geworden? Ja. Bin ich hier nicht in eine große Lügenfalle reingekommen? Ja, bin ich. Ja. Bin ich. Ich habe meinen Sohn angerufen, ich habe ihm alles erklärt, ich habe ihm alles gesagt. Und er sagte nur, was soll ich machen? Ich kann dir jetzt nicht helfen. Hm. Halt durch. Das habe ich dann gemacht. Als du dann gefahren bist, was hast du deinem Bruder gesagt? Ich bin nicht gefahren, ich wurde von der Polizei geholt. Warum das? Er hat mich geschlagen, weil ich die Sachen nicht mitpraktiziert habe. Ach du Gott. Jetzt sag mal genau, was solltest du machen? Ich sollte mich vor die Kamera setzen. Also vor eine kleine Kamera, die an den PC angeschlossen ist, für die, die es nicht so kennen. Ja. Und ich sollte da mit dem Mann extrem chatten, weil der Mann liebte das krass. Wenn ich das so sagen darf. Also du solltest dich dann ausziehen vor der Cam und selbst befriedigen und weiß ich was. Ja, und dem Mann dann halt schreiben. Hey, und das wolltest du nicht und daraufhin hat dein Bruder dich geschlagen? Ja. Und dann hast du die Polizei gerufen? Nein, ich habe meinen Sohn angerufen, weil ich habe mich nicht getraut, die Polizei anzurufen, weil er war ja mit dem Haus. Ja. Ich habe dann meinen Sohn angerufen heimlich und habe meinem Sohn das erzählt, sagt er, leg auf. Der hat die Polizei geholt. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Warum hattet ihr so viele Jahre keinen Kontakt? Das möchte ich nicht sagen. Das möchtest du nicht sagen? Kann ich nicht sagen. Hm. Aber jetzt bist du bedient und wirst wahrscheinlich wieder keinen Kontakt mit dem haben wollen. Nein, nein, nein, nein. Nie wieder? Nein, ich bin anonym. Ich lebe anonym. Hast du Angst vor dem? Ja. Immer weil schon. Weil er mir angedroht hat, weil ich habe das Jugendamt eigentlich, also die Polizei ja auch, ich musste ja der Polizei alles erzählen. Ja. Die Polizei hat mich dann erstmal ins Hotel gebracht und dann habe ich im Frauenhaus gelebt, weil ich kannte ja hier niemanden. Ich kenne ja jetzt auch noch niemanden. Ja, aber du wohnst doch 700 Kilometer von dem Bruder weg? Nein, von meinem Sohn. Ach so. Von meinem ach so. Bruder nicht. Ach so, ach so. Mhm. Der ist in unmittelbarer Nähe. Mhm. Und ich traue mich halt nicht aus dem Haus am Tag. Also ich mache den Tag zur Nacht. Wenn ich einkaufen muss, dann nur nachts. Also, ne? Aber das hört sich ja wirklich sehr, sehr bedrohlich an. Ja. Es ist nicht nur eine menschliche Enttäuschung, sondern du hast Angst um Leib und Leben. Ja, weil das Jugendamt hat mich angerufen, hat gefragt, was da abgelaufen ist. Und ich habe es dem Jugendamt gesagt. Was? Das ist meine Pflicht. Was hat das, das Jugendamt damit zu tun? Wegen den Kindern. Er hat zwei Kinder. Ach so. Von 10 und 12 Jahren. Mann, was für eine Geschichte. Ja. Da kommt ja eins zum anderen. Ja, das ist echt, ja. Und jetzt wohnst du da anonymisiert und hast Angst, dass er dir irgendwie was antun könnte? Ja. Was sagt die Polizei? Wie soll das weitergehen? Ja, ich lebe jetzt erstmal anonym. Es bekommt niemand meine Adresse raus. Es ist alles, Telefon ist alles. Aber dann musstest du doch aus deiner alten Wohnung raus. Ich war im Frauenhaus. Ja gut, aber vorher hattest du doch eine Wohnung. Vorher hatte ich eine Wohnung, ja. Ich hatte ja, war ja auch verheiratet. Nur mein Ex-Mann, der hat mir alles genommen. Hm. Ich habe ihn geheiratet. Er war nicht aus Deutschland. Wann genau war diese Sache mit dem Bruder? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja, dann hast du dann doch deine Wohnung verloren dieses Jahr? Letztes Jahr im, also nee, dieses Jahr, am 14. Februar musste ich die Wohnung verlassen. Genau, genau. Ja. Ja, aber die Frage nochmal, wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich auf keinen Mann einlassen, weil ich Angst habe. Nee, das, ich meine jetzt gar nicht Thema Männer, sondern wie wird dein Leben jetzt weitergehen? Wirst du jetzt noch eine ganze Weile anonymisiert sein? Oder? Ja. Ja. Solange, bis er stirbt. Naja, das kann ja dann noch sehr lange dauern. Ja, so wie es aussieht. Das hat die Polizei dir in Aussicht gestellt, dass du erstmal endlos anonymisiert bist? Ja. Ach du Lieber. Es ist nicht einfach. Absolut nicht. Die Geschichte fing so relativ harmlos an und ich dachte, na, Enttäuschung vom Bruder und endet jetzt in so einem Drama. Nee, das ist kein Drama. Das ist mehr wie ein Drama. Das ist mehr als ein Drama, das finde ich mehr auch. Mehr wie ein Drama, ja. Steffi, mein Psychologe ruft dich jetzt nochmal an. Ja. Vielleicht können wir ja doch auch in dem Rahmen, in dem du jetzt lebst, noch etwas für dich tun, aber das geht natürlich dann nicht hier in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja? So machen wir es. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50 und hier ist Kai. Kai ist 21. Hallo Kai. Hallo Domian. Hallo Kai. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine türkische Freundin, die ist jetzt seit 3 Monaten schwanger. Und folgendes Problem, die Eltern dürfen das nicht mitkriegen oder dürfen das nicht rauskriegen und die Geschwister auch nicht. Ach du lieber Himmel. Und die wissen auch nicht, die Eltern und die Geschwister, dass ihr zusammen seid? Also die wissen schon, dass wir zusammen sind, aber die haben es halt noch nicht gesehen oder gemerkt, dass sie halt schwanger ist. Und ja, das ist das Problem halt. Wenn die das rauskriegen, dann bin ich nämlich auf gut Deutsch am Arsch. Und ja, deswegen wollte ich mal mit dir ein bisschen drüber reden. Was heißt das? Was heißt das? Am Arsch? Ja, also die haben mir schon gedroht. Ich sehe ja öfters in der Disco. Und also wenn ich feiern gehe, dann haben sie mir auch schon gesagt, ja, wenn du irgendwas mit meiner Schwester machst, oder also sie hat ja 3 Geschwister und das sind 3 Brüder, die sind alle älter als sie und die meinen halt, wenn du irgendwas mit ihr machst, oder wenn sie mal schwanger ist, oder so, dann kommen wir mit den ganzen Freunden und bringen dich um, hat auch schon mal einer gesagt, also mit Messer bedrohen und umbringen und ich habe eigentlich schon alles gehört. So, also die haben ja, sogar diesen Fall angesprochen, wenn sie schwanger ist, dann passiert das genau. Und das. Also. Mhm. Genau. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Warst du denn schon mal bei den, hast du die Eltern mal kennengelernt? Ja, ich habe die, vor 2 Jahren bin ich ja mit ihr zusammengekommen und da habe ich sie gleich am Anfang kennengelernt und die waren ja sofort dagegen. Die wollten das ja gleich nicht, dass wir zusammen sind und ja, jetzt, also halt immer noch nicht, die sind ja auch, also die haben ja den Glauben hier, also dass die Tochter auch einen türkischen Freund kriegt und dass die heiraten und so, das wollen die Eltern ja, der Vater spart ja extra dafür, dass die eine große Hochzeit haben und keinen Deutschen, sondern Türken und ja. Ja. Sie ist so alt wie du, in deinem Alter ungefähr? Sie ist 18, 18. Ich bin 22. 21, habe ich gerade gesagt, naja, okay. Das heißt, die Freundin, deine Freundin musste sich die ganze Zeit schon jetzt in den 2 Jahren, die ihr zusammen seid, wehren zu Hause und sich rechtfertigen, dass sie mit dir zusammen ist. Ja, richtig, genau. Also sie hat auch einen gewissen Druck, das ist schon klar, das verstehe ich auch, dass der Vater und die Mutter machen richtig Druck und die wollen das halt nicht und wir sehen uns auch höchstens einmal die Woche, vielleicht wenn ich vom Studium komme und dann Pause habe oder Schluss habe und sie dann auch gerade Schluss hat, dann fahre ich sie nach Hause, das sind 30 Minuten und ja, mehr sehe ich sie auch nicht in der Woche. Ne? Sie lebt sicher noch bei ihren Eltern im Haus, in der Wohnung. Richtig. Wissen deine Eltern schon Bescheid? Ja, meine Eltern wissen Bescheid, die haben da generell kein Problem mit, also die aber die wissen das auch in der Schwangerschaft, das ist natürlich schlimm, also schlecht gelaufen. Da kann man halt das jetzt nicht ändern. Sie will ja auch nicht abtreiben. Aber die Eltern wissen auch, dass sie schwanger ist. Also meine Eltern, ja. Ja, das meine ich. Also. Ja, genau. Mhm. Und ja, und wir haben auch schon offen darüber geredet. Also wir 4. Mhm. Und ja, die haben da eigentlich jetzt kein großes Problem mit, aber... Jetzt frage ich mich ja, das ist eine heikle Situation. Ihr habt da macht da so einen Tanz auf dem Vulkan mit eurer Beziehung. Wieso kann man da nicht richtig, richtig großen Wert auf gute Verhütung legen? Das verstehe ich nicht. Wieso wird man dann schwanger? sie nimmt ja die Pille und dann haben wir uns gesehen und sie meinte halt, sie hat die Pille genommen und dann haben wir halt kein Kondom oder keine Pille genommen. Und, also ich wusste ja nicht, dass sie keine Pille genommen hat. Sie hat mir das nicht gesagt. Also sie hat keine Pille genommen? Ja, genau. Sie hat sie irgendwie vergessen oder so. Ich weiß es nicht. Sie hat mir das bis heute auch noch nicht so richtig erklärt irgendwie. Also ich habe ständig nachgefragt, aber sie meint so, ja. Also wieder ein Mann, der sich auf die Frau verlassen hat. Ja, genau. Ich habe mich eigentlich auch verlassen auf sie und ja, sie hat mir das, ich weiß gar nicht, sie hat mir das vor 2 Monaten gesagt. Das war natürlich auch für mich ein Schock. Erstmal. Und ich dachte natürlich, dass sie die genommen hat. Also sie nimmt ja eigentlich immer, sie hat die immer genommen und jetzt da hat sie irgendwie die nicht genommen und natürlich passiert das dann auch gleich dann. Also. Ja, jetzt ist sie im 3. Monat schwanger. Genau, richtig. Wie soll es jetzt weitergehen? Ihr habt zu viert gesprochen, sagst du, deine Eltern und sie und du, ihr habt gesessen. Was habt ihr überlegt? Ja, wir haben überlegt, wie wir es ihren Eltern beibringen können. Also wie wir normal mit denen reden können. Und siehst du oder sieht deine Freundin überhaupt eine Chance, diese Eltern zu erreichen? Wenn die so krass draus sind und wenn die Brüder dich schon, obwohl noch gar nichts vorgefallen ist, dich schon bedrohen? Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist ganz schwer einzuschätzen, was da passiert, wenn wir das irgendwie denen sagen. Ich kann das echt überhaupt nicht einschätzen, weil sie sind ja schon ziemlich streng. Ja, aber sie kann es auch sicher ganz gut einschätzen. Sie kennt ja die Familie. Ja, sie meinte halt schon, dass sie dann, also ich glaube, der Vater hat mal gesagt, dass sie dann wegziehen und ganz weit weg von hier und dass ich sie halt nicht mehr wiedersehen kann, dass sie so versuchen, den Kontakt abzubrechen, wenn irgendwas sein sollte. Also zum Beispiel Schwangerschaft oder Streit oder so. Ein Streit, wir hatten uns einmal gestimmt, da war ich einmal bei ihr, das ist aber schon ein halbes Jahr her ungefähr. Und da haben wir uns einmal gestimmt, da meinte er sofort, ja, raus hier, du hast hier nichts verloren und geh nach Hause und wir wollen, dass du nie wieder herkommst. Seitdem war ich auch nicht mehr da. Ich war nur vielleicht vor der Haustür mal, aber ich hab's ja nur nach Hause gebracht. Aber wie wir es den Eltern beibringen können, das ist, also wie die hier reagieren. Okay. Okay, sie kann es im Klartext auch nicht wirklich einschätzen, nur es ist große Angst da, dass sie vielleicht in die Türkei muss. Ja, genau, dass sie hat dann auch Familie und die Eltern meinten auch, wenn irgendwas ist, dann schicken wir dich vielleicht auch wieder zurück in die Türkei. Mhm. Auf jeden Fall aber ist klar, dass ihr das Kind wollt. Ja, richtig, genau. Da gibt's gar nichts, gab es auch gar nichts zu diskutieren. Nee, also ich meine, in meinem Fall sowieso nicht, weil ich ja Sozialwissenschaft studiere und ich wäre komplett gegen Abtreibung. Aber und sie weiß auch, für sie war es auch klar, dass sie auf jeden Fall das Kind haben will. Ja, genau, also am Anfang hat sie ein bisschen gezweifelt. Aber da habe ich gesagt, ja, du bist jetzt im Sommer mit der Schule fertig, wenn sie das Kind dann irgendwann kriegt. Ne? Boah, das war krass. Also ich glaube, sie ist im Mai fertig oder so. Ich weiß nicht irgendwie, wie das dann auch genau war. Auf jeden Fall ist sie gerade fertig, wir haben uns das ausgerechnet. Okay, und also jetzt steht ja wirklich ein ganz großes Problem vor euch. Lange kann sie das nicht mehr verheimlichen. Ja, genau. Und dann wird irgendetwas passieren. Habt ihr mal die Variante überlegt, dass vielleicht deine Eltern oder dein Vater mit dem Vater mal spricht? Wäre das eine Option? Ja, das haben wir uns auch schon überlegt, aber also, das war mein Stiefvater, der ist auch so ein bisschen zurückhaltend. Eigentlich, der kennt ja ihren Vater auch schon. Mein Stiefvater arbeitet im Einzelhandel und der geht da halt immer einkaufen von ihrem Vater. Ach so. Und die reden halt da immer. Und das Problem ist ja, die verstehen sich eigentlich ganz gut, aber ihre Eltern kennen ja nicht meine Eltern. Also der Vater von ihr weiß gar nicht, dass das mein Vater, also mein Stiefvater ist. Ach so, na gut, aber wenn die sich schon mal ganz gut unterhalten, ist das ja vielleicht keine schlechte Basis. Aber dein Stiefvater oder deine Mutter, vielleicht wäre es sogar gut, wenn beide Eltern mit den anderen Eltern reden würden. Ich weiß es nicht, ich schlag das mal vor, dass man erstmal alle Möglichkeiten testet, die möglich sind. Aber wenn die jetzt reden und die Brüder kriegen das raus, ich meine, das hat man ja schon öfters in den Nachrichten gehört, was passiert, wenn jetzt Deutsche mit Türken zusammen sind, dann die Brüder und so, da haben wir auch schon öfters gehört, dass da halt was passiert ist dass sie ihre eigene Schwester, also. Okay, ja. Mir ist absolut klar, dass das eine sehr ernste Situation ist. Deswegen frage ich, muss man mal abklopfen, ob die Eltern, das kann nur sie beantworten, das kannst gar nicht du beantworten, das kann nur sie beantworten, ob da auch nur eine Hauch von Chance besteht, dass man ein Gespräch führen kann mit denen, zum Beispiel deine Eltern mit denen. Wenn sie sagt, das ist völlig sinnlos, macht das Ganze noch schlimmer, dann habt ihr wirklich ein großes, ernsthaftes Problem. Ja, richtig, genau. Also ich gehe mal davon aus, dass das ziemlich schwierig wird. Also dass die, also dass mein Elternteil und ihr Elternteil zusammenkommen und dann ganz normal reden, das wird, also ich weiß nicht. Ich will da eigentlich schwarz, aber wir haben das natürlich überlegt und sie hat auch Hoffnung, dass es vielleicht funktioniert, aber das ist halt viel Temperament über den und also die Richtung, meine Richtung ist schon, dass man natürlich zuerst alle Möglichkeiten ausprobieren muss des Sprechens. Wenn das überhaupt nicht geht und deine Freundin wirklich Angst um ihre Freiheit oder um ihr körperliches Wohlbefinden hat und auch du, ja dann müsst ihr härtere Maßnahmen ergreifen und ihr müsst, sie muss weg von der Familie, heißt das im Klartext. Das heißt es im Klartext, sie muss weg von der Familie. Will sie das? Will sie so weit gehen? Also sie ist schon... Ich glaube, sie wäre zu bereit auf jeden Fall. Ja, also das müsst ihr aber jetzt bald ganz klar alles besprechen. Ja klar, das stimmt schon. Sonst ist die Sache sehr schnell erledigt und sie ist nicht mehr auffindbar für dich. Hm. Aber das stimmt schon, das ist richtig. Also da müssen wir uns auch beeilen, das weiß ich ja. Es ist halt blöd, dass wir jetzt auch so lange gewartet haben, dass wir uns ein bisschen ist gut, also dass wir uns Zeit gelassen haben. Das ist natürlich, aber ich habe halt Angst, egal, also ob wir jetzt zusammenziehen oder auch nicht, also die Brüder. Da wird auf jeden Fall was auf mich zukommen. Oder? Ja, ist mir schon klar. Deswegen muss alles jetzt sehr, sehr schlau durchdacht werden. Ich möchte, dass du jetzt mit meinem Mitarbeiter, mit dem Peter, im Hintergrund redest. Ja. Und zwar aus folgendem Grund, weil es schon ein paar Ratschläge jetzt für dich gibt, die ich aber nicht in der Öffentlichkeit dir sagen möchte, also um dich und um euch zu schützen. Ja, okay. Ja, also ihr müsst jetzt eine Linie finden, was ihr unternehmen wollt. Ja. Und ich sag's nochmal, ich fasse es nochmal zusammen. Und wenn deine Freundin sagt, das ist völlig sinnlos zu reden, dann müsst ihr wirklich wahrscheinlich den radikalen Weg gehen. Was das alles bedeutet, das werden wir dir jetzt mal im Hintergrund sagen. Okay, dann bedanke ich mich, Domian. Okay, Kai. Ich wollte noch sagen, dass ich dir noch viel Spaß weiter wünsche. Ich höre dir auch jeden Abend zu, fast jeden Abend, wenn es geht. Also sehr nett, vielen Dank. Ja, und dann. Mein Lieber. Okay, dann legst du auf und du wirst gleich von Peter zurückgerufen. Alles klar, dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, hier ist Margot, 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Margot. Grüß dich. Dadurch, dass ich ein Nachtmensch bin, kenne ich dich auch schon jahrelang. Und wenn du so lange Urlaub machst, dann fehlst du mir. Das freut mich. Also eine Stammhörerin bist du. Ja, da fehlst du mir. Manchmal ist es schwierig. Du hast schwierig mit manchen Themen, ne? Manchmal ist es schwierig. Wird. Ja, für dich. Gestern war es auch ein bisschen schwierig, aber das gehört halt bei einer täglichen Sendung dazu. Ja. Margot, um was geht's denn bei dir? Es geht um Heiratsschwindelei. Oh je, bist du reingefallen? Auf einen? Ich bin reingefallen, ja. Erzähl. Eine Annonce. Und dann hat sich ein Architekt gemeldet aus Bayern. Er hat hier Baustellen. Und dann haben wir einen Urlaub in Bayern gemacht. Er hat am Chiemsee ein großes Haus und seine Geschwister sind reich. Und da hat er sich Geld geborgt, ja. Mhm. Und dann stimmte das am Endeffekt überhaupt nicht. Also du warst gar nicht in seinem Haus. Der hat gar keins, der spinnt. Der hat das so gesagt. Ja. Der ist 30 Jahre war er schon im Knast, was ich mal dann rausgekriegt habe. Und der ist 70, ja. Mhm. So mal rein, nur mal raus. Und der hat noch eine ganze Menge jetzt Verfahren am Hals. Und der Witz ist ja immer, da wird eine Gerichtsverhandlung gemacht. Und dann kriegt er was, sagen wir mal ein Jahr, da macht der Rechtsanwalt dein Veto ein, dann kommt 7 Monate raus, nicht? Und dadurch kommt es nie zur richtigen Verhaftung. Aber als ich ihn kennengelernt habe... Wann hast du ihn kennengelernt? Durch eine Annonce. Nee, wann hast du ihn kennengelernt? Voriges Jahr im Mai. Ja, Voriges Jahr im Mai. Und wie lange lief dann euer Techtelmechtel? Ja. Ich habe nichts mit ihm gehabt, weil es gar nicht mit ihm ging. Er hat nämlich Zeit seines Lebens für Mose. Fimose heißt eine Vorhautverengung? Ja, ja, und damit kann nichts stattfinden. Ja, aber er hatte sich dann etwa einen anderen perverseren Sex ausgedacht, aber das lief, ich kenne jetzt viele anderen Frauen, weil er überall die Telefonnummern verliert, aber das lief bei mir nicht und wie gesagt, also... Aber wie lange wart ihr denn in Kontakt dann? Ja, wenn du das so nimmst, ruft er heute noch manchmal an. Ach so. Also ja. im Mai kennengelernt. Ja. Wann, nach wie vielen Wochen oder Monaten war es dir denn schon mulmig, wo du sagtest, da kann... Ja, das war sehr mulmig. Der hat so viel gelogen und sich widersprochen. Das war schon im Mai mulmig. Schon im Mai, schon am Anfang. Und weil diese Widersprüche waren ja wahnsinnig, nicht? Und dann nennt sich Architekt. Und in Wirklichkeit, dann hat er noch, ist er überhaupt kein Architekt. Und dann habe ich ihm an die Zange genommen. Ich bin nämlich auch ein Alpha-Tier und er ist ein Alpha-Tier. Ja. So eine Frau hat er noch nicht gehabt. Ja. Und er konnte auch nicht verstehen. Ich habe auch so Kumpel, na gut. Aber durch was ist denn die Lüge, sein Lügengebäude bei dir aufgeflogen? Gab es da so einen zentralen? Das ist ein Lügner, der ständig lügt. Ich habe jetzt seit Mai diesen Jahres sind wir jetzt so 7 Frauen, die uns so kennengelernt haben, weil er überall Telefonnummern verliert und so weiter und so fort und sind gedacht in Kontakt. Das geht von Würzburg über Eisenhüttenstadt, Brandenburg, Lüppen, Berlin bis oben zur Nordsee ist er jetzt. Das ist ja verrückt. Also es gab keinen Moment, wo du ihn letztendlich, wo du ihm die Maske runtergerissen hast. Das kam so peu à peu alles raus. Naja, aber Lügner verquatschen sich ja auch, ja? Naja, ich frage deshalb, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man erstmal wohlwollend und irgendwann wird man ja stutzig und dann erscheint einem plötzlich das der Mensch im anderen Licht. So einen Moment gab es nicht bei dir, so einen direkten Moment. Sag mal so, also das ist ein echter Heiratsschwindler, es ist ein Hurenbock. So wie Frauen eine Hure sind, ihr Geld verdienen, hat der die ganzen anderen Jahre sein Geldunterhalt damit verdient, indem er die Frauen ausgenommen hat und was vorgegaukelt hat und er heiratet. Dabei ist er noch mit seiner Frau in Berlin verheiratet seit 18 Jahren, ja. Aber er hat eine Ausstrahlung, die Wärme und Vertrauen ausströmt und das ist ein guter Vorteil. Und denn vom Grundprinzip ist das ein ganz hässlicher Mensch. Der ist so hässlich wie der Vogelgeier. Ja? Wirklich wie der Geier. Margot, so als du ihm dann auf die Schliche gekommen warst oder als du skeptisch geworden bist, wieso hast du nicht radikal den Kontakt abgebrochen? Ich muss sagen, ich bin einfach sich ein neugieriger Mensch und für mich war das interessant, wie der sich immer mehr verstreckt hat und der Mann nervöser wurde. Und ich hatte eigentlich vor... Du hast ihn zappeln lassen. Du hast den Fisch an der Angel hast ihn zappeln lassen. Ich verstehe. Also so viel Verlogenheit, dann war es zu viel. Wir wollten ihn Donnerstag in der Falle locken, ja. Die anderen Frauen und du? Nein, ich und meine Familie. Ach so. Und dann... klingelt das hier, da sagt sie, ja, können Sie von Nachbarn ein Paket abnehmen? Oh, das machen wir ja alle, ne? So, und dann kommen 3 Herren und verhaften ihn in meiner Wohnung. Was, es kamen 3 Herren und? Verhafteten ihn in meiner Wohnung. Ach, verhafteten ihn in deine Wohnung? Ja, und sagten, das ist der Heiratsschwindler, der Vogelgeier, der hat das und das am Hals und so weiter und so fort. Du hast aber kein Geld in ihn investiert. Doch, er hat sich ja Geld geborgt. Das sollte ich ja wiederkriegen. Er hat sie als Steuerflüchtling gegeben, die 5 Jahre sind rum. Und dann kommt er an seine Konten ran und so weiter und so fort. Da hat ja eine Tochter, einen Sohn und Enkel. Wie viel Geld hast du ihm denn geliehen? Es sind ein paar Tausend gewesen, ja. Die hoffen immer wiedersehen. Fass mal einen Nackschenmann in die Tasche. Als du das Geld geliehen hast... Warst du denn da nicht? Du hast ja gerade das so dargestellt, als wärst du von Anfang an da skeptisch gewesen. Nee, ich habe Schuldschein, so ist das nicht. Warum hast du dem überhaupt das Geld dann noch gegeben? Weißt du, es haben sogar Männer ihm Geld gegeben, die jetzt auch Anzeige gegen ihn gemacht haben. Da hat ein Mann mit mich auch unterhalten. Also der kann sich so verstellen. Verstehe. Also kein Schauspieler kommt mit ihm mit. Ja, lügen kann der, wenn man was fragt, der aus dem Stegreif, lügt der wie ein Zauberer. So, jetzt hast du mit anderen Frauen Kontakt, die auch auf ihn reingefallen sind. Ja, genau. Ja. Weil er überall etwas verliert an Papieren und Quittung und so weiter und so fort. Jetzt sind wir schon die Geierbande, hat die eine gesagt. Ja, er ist jetzt wieder raus aus dem Knast. Im Moment? Der muss rein, ah ja. Wir warten jetzt, und das Schlimme ist ja, also unsere Gerichte sind grausig, ja, echt grausig. Es gibt ja zu DDR-Zeiten, als Heiratsschwindler wäre eingestellt, aber die westdeutschen Gesetze, ich habe schon im Fernsehen gesehen, wo anderen Frauen das passiert ist, da war ja ein Vertreter, der hatte 3 Frauen gehabt, ne? Aber da waren ja Unsummen, was der rausgeholt hat, ja. Also es geht alles sehr langsam, es geht ja zu langsam. Ja. Weil ihr alle berechtigterweise natürlich wütend kein seid. Es gibt kein Gesetz. Ja? Ja. Er hat unter anderem jetzt, jetzt durch das, was wir die Geierbande sind, ne, haben wir ja rausgefunden, dass er, die eine hat er dieser im August, die ist auch, hat er gesagt, ach, wir fahren im Urlaub, die schießt mir mal Geld vor, da unten ist meine Tochter, unten habe ich das Haus im Krimsee und dann kriegst du das Geld wieder, hat sie ihm das vorgeschossen, so. Dann sagt er immer, ach, meine Tochter kommt nicht und die hat gesagt, mir fehlen noch ein paar Tage. Er ist schon ein perfekter Lügner, das habe ich jetzt schon gemerkt. Ja, was glaubst du mal, was hast du jetzt daraus gelernt oder was würdest du anderen Frauen sagen, dass sie nicht auf solche Leute reinfallen? Ja. Woran merkt man das? Was ist deine Erfahrung? Ja, also, sagen wir mal so, ich an der Stimme merkst du, mein Alter ist nicht mein Alter, ich bin Sichelland. Ich bin auch nie eifersüchtig gewesen, ich bin auch nicht verliebt gewesen, aber leider Gottes sind das etliche Frauen dabei gewesen, die sich richtig verliebt hatten, die jetzt Witwe waren und lange keinen Mann gesehen haben, sagen wir mal so. Und dann sagte, ach, mein Engelchen und mein Liebling und diese ganzen Worte. Solche Worte hatte ich mir verboten gehabt, weil ich gesagt habe, weißt du... Also was wäre deine Warnung an Frauen? Die Warnung wäre, dass er, wenn Männer nicht einfach, dass sie sich den Ausweis zeigen lassen, das war ja auch schon eine Schwierigkeit, wo es gehakt hat. Ja, er hat zwar einen DAC-Ausweis gehabt, wo die Adresse drin war, aber dann hat er gesagt, Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man anfängt, sich vielleicht ein bisschen zu verlieben, dass man sagt, man zeigt mir mal deinen Ausweis. Ja. Aber die eine Frau sagt, ach, na ja, aber also so, das sind richtig. Also das ist ein richtiger Künstler und Schleimer. Ja, also dein Resümee ist, sehr scharf hingucken, wenn alle Stricke reißen, auch den Ausweis zeigen und sich nicht zu sehr viel Honig um die Nase pinseln lassen. Zum Beispiel, guck mal, bei einer Frau ist er gekommen mit einem großen Blumenstrauß ohne eine Tasche. Und die ist dort gleich eingezogen. Ja, ja, sowas, da hat sie ihr gesagt, Mensch, und die hat da wirklich geschädigt über 10.000 Euro. Genau, hat er da muss man dann, da muss man dann auch sagen, da sind die Frauen dann vielleicht auch ein bisschen schuld. Ne? Ja, ja, ich habe ja auch mit ihr geschimpft. Ja, ja, genau. So, da hat er aufgepasst auf die PIN-Nummer, dann hat er ihr die Karte geklaut und dann war er ja Architekt, hat er ja immer überall Baustellen und dann hat er gesagt, so, ich muss zur Baustelle fahren und dann hat er aber das Konto leer geräumt, so wird es gewesen und sein. Wiedersehen, aber hatte durch Annonce, hatte der schon längst schon wieder eine andere Stelle, wo er hingefahren ist. Wahnsinn. Margot, ich danke dir für den Anruf und für die Warnung. Auf dass es anderen Frauen nicht so passiert, wie es euch passiert. Ich muss einen Satz sagen, die Frauen sollen alle sich den Mut nehmen und solche Leute anzeigen. Ja. Die Polizei ist nett, sie sollen keine Angst haben und sollen anzeigen. Sehr gut. Danke, Margot, für deinen Anruf. Und ich glaube, die Message und die Botschaft ist gut rübergekommen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Und hier ist Sven und Petra. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. So, jetzt habe ich erst den Sven. Der Sven ist 33, stimmt das? Ja, richtig. Und bei dir ist noch Petra. Ja, die ist 28. Meine Lebensgefährtin zurzeit. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Nein, wir können zu dritt reden. Ich habe Lautsprecher an. Sehr gut. Das reicht aus. Hallo Petra. Hallo Domian. Sehr schön, dass ihr da seid. Ja. Und was geht's denn bei euch beiden Hübschen? Ja, Domian, und zwar folgendes. Vor 7 Jahren hatten wir, oder vor 6 Jahren war das so, hatten wir schon mal gesprochen miteinander. Hm. Wir beide oder wir zu dritt? Nein, nur wir beide. Ja. Weil da, ich bin ja so lange, bin ich mit meiner noch Lebensgefährtin ja gar nicht zusammen. Ja. Also seit ein paar Monaten erst. Ach so, seit ein paar Monaten. Frisch verliebt, ihr beiden. Ja, kann man so sagen, richtig. Ja. Und ja, wie gesagt, damals ist meine Lebensgefährtin gestorben in meiner Wohnung. Das habe ich dir auch gesagt gehabt. Mhm. An Lungenembolie. Ja. Wo ich damit nicht zurechtkam und Hilfe eigentlich gebraucht habe und gesucht habe. Ja. Weil es so plötzlich war, weil davor, 2 Wochen vorher, ist ja noch unsere gemeinsame Tochter gestorben. Mhm. Und und jetzt, Das war damals eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit für dich. Für mich, auf jeden Fall. Da habe ich ja zwei Sachen auf einmal verloren, die ich geliebt habe. Genau, ja. Deine Frau und deine Partnerin und dein Kind. Richtig, und das innerhalb von 2 Wochen. Das ist unfassbar. Deine Partnerin war ja auch sehr jung, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war, aber... Sie war 23, wäre jetzt eigentlich heute 30. Ja. Unfassbar. Unfassbar, ja. Das ist wirklich unfassbar. Ja. So, nur sind viele Jahre vergangen. 7 Jahre jetzt, Und nur, ich komme damit heute nicht zurecht, immer noch nicht. Und wie gesagt, ich leide ja unter Panikattacken. Mhm. Jetzt dadurch. Also ich komme weder raus noch sonst irgendwas. Sagst du mir nochmal, das weiß ich nicht mehr genau, weil es so sehr lange her ist, woran euer Kind damals gestorben ist? Das wollten die Ärzte machen, wie nennt sich das? Autopsie? Genau. Ja, genau. Mhm. Ja, genau, so ein schwieriges Wort. Ja, aber wir wollten das nicht. Mhm. Wir wollten unsere Tochter in Ruhe. Wie alt war das Kind geworden? Gerade mal einen Tag. Ein Tag. Mhm. Gerade geboren, hat 1000 Gramm gewogen. Mhm. Und deine Frau hat eine Lungenembolie dann kurz darauf bekommen. Richtig. Ohne eine Vorerkrankung. Richtig. Kann das im Zusammenhang gestanden haben mit der gerade stattgefundenen Schwangerschaft? Kann es da so wie wir von ausgehen können, kann es daran liegen, ja. Mhm, also, dass sie auch damit auch selber nicht klar kam. Dass unsere Tochter gestorben ist. Ja, wobei eine Lungenembolie, ich weiß nicht, ob das so psychosomatisch bedingt ist. Eigentlich ist das so ein rein körperlicher Vorgang. Richtig, eigentlich nicht. Aber eigentlich hätten die Ärzte das ja im Krankenhaus merken müssen. Mhm. Wie auch immer, es ist unfassbar tragisch und niemand kann sich in dich hineinversetzen, wenn man auf einen Schlag so ein Unglück erlebt. Richtig. Wie hast du dann die ersten, die ersten Jahre verbracht nach diesem Unglück? Ja, die ersten Jahre danach, halbes Jahr später, ist dann auch noch mein Vater verstorben gehabt. Mhm. Auch noch. Und das auf Weihnachten. Auf dem zweiten Weihnachtstag, das kam dann auch noch ein halbes Jahr später dazu. Mhm. Damit, wo ich eigentlich mit ihm eigentlich einen sehr engen Kontakt hatte. Mhm. Und der mir natürlich auch jetzt noch fehlt. Und und danach ging es eigentlich nur noch mit mir bergab. Mhm. Aber also ich bin dann gar nicht mehr rausgegangen. Psychisch war ich sehr fertig hinterher. Mhm. Und ich habe gemerkt, körperlich geht es bei mir bergab. Ja, so, jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Seit ein paar Monaten kennst du Petra. Richtig. Wo habt ihr euch kennengelernt, Petra? Ich hab ein eigenes Webradio. Mhm. Und da ich ja momentan nicht mit Menschen draußen in Kontakt komme. Achso, wie lange bist du denn isoliert schon? Ach, schon, jetzt mittlerweile schon 4-5 Jahre. Wie, du gehst seit 4-5 Jahren nicht mehr aus dem Haus? Nein, nein. Gar nicht mehr? Nein, ich habe ja auch schon Selbstmorde hinter mir jetzt, Domian, seitdem. Versuche zumindest. Wohnst du alleine in einer Wohnung? Nee, Petra momentan wohnt bei mir. Ja gut, aber vorher, wer wohnte da bei dir? Da wohnte meine Noch-Frau. Ach so, da war ich. Ich war in der Zeit dann nochmal verheiratet. Mhm. Wie gesagt. Aber auf jeden Fall war so, dass du in nicht aus der Wohnung rausgegangen bist, nicht um einzukaufen, keinen Spaziergang zu machen, gar nichts. Du warst jetzt seit so vielen Jahren in deiner Wohnung. Richtig. Ja. Jetzt möchte ich mal Petra ansprechen. Petra, du hast den Sven über das Webradio kennengelernt? Ja, das ist richtig. Wie geht das? Erzähl mal. Ja, mich hat eine damalige Freundin da reingebracht, weil ich ja auch schon moderiert habe und weil ich einfach Musik liebe. Und ja, da bin ich dann einfach hängen geblieben und von da an hat es einfach Klick gemacht. Mhm. Und dann hast du Kontakt aufgenommen zu dem Sven? Ganz genau, dann habe ich Kontakt aufgenommen. Wir haben nächtelang, tagelang telefoniert. Ah, aha. Durchgehend, ja. Also ohne Pause. Wir haben geschrieben in MSN. Dann hat er auch eben privat geschrieben, wie es ihm so geht und was ihm in seinem Leben widerfahren ist. Mhm. Und ich habe halt immer ein offenes Ohr für ihn gehabt. Und du fandst ihn gleich auch während der Telefonate sehr nett und sympathisch? Ja, auf jeden Fall. So, und dann kam der große Tag, Entschuldigung, wo du gesagt hast, ich besuche ihn jetzt mal, ich fahre mal dahin in die Wohnung. Ganz genau. Jetzt seid ihr seit 2 Monaten zusammen und ihr ruft mich an. Warum ruft ihr mich an? Ja, warum rufe ich an, Domian? Ganz einfach, wie soll man sagen? Ja, weil ich irgendwo doch, weitere Hilfe benötige. Also ich höre ja immer, schon die ganzen Jahre immer noch zu. Und ich höre dann auch Menschen, die auch Panikattacken haben oder drunter leiden. Wäre gerne mal vielleicht zu wissen, ja, zu schön zu erfahren vielleicht, dass du jemanden findest oder dass jemand sich meldet, der die Panikattacken wegbekommt, mhm, dass man wieder ein normales Leben wieder führen kann. Also du bist in der Wohnung isoliert und... Ich bin gefangen wie im Gefängnis. Ja, und hast Panikattacken. Wann und unter welchen Umständen hast du diese Panikattacken? Also sobald ich irgendwo rausgehe, nur einfach mal rausgehe, dann fängt das Herz schon schneller an zu rasen. Verstehe. Dann fange ich an zu zittern und so weiter. In der Wohnung geht es. In der Wohnung geht es. Frage an Petra. Petra, ist das für dich sehr wahrscheinlich auch sehr sehr schwierig und belastend, wenn du jetzt einen Partner hast, der unter einer solchen Erkrankung leidet und auch gar nicht aus dem Haus gehen kann? Ja, das ist richtig. Aber ich unterstütze ihn so weitgehend, dass ich für ihn einkaufen, also dass wir einkaufen gehen, dass ich alles versuche, ihm es leichter zu machen. Ihn zu unterstützen. Natürlich ist es schwierig, ja. Ja. Weil er kann wirklich nicht raus und... Als er dir deine Geschichte erzählt hat, die er uns ja gerade nochmal erzählt hat, die ist ja wirklich grauenhaft. Wie hast du das empfunden, als er dir das erzählt hat? In den ersten Moment, ich musste sofort weinen. Mhm. Ich habe mit ihm mitgelitten. Mhm. Also ich weiß zwar nicht direkt, wie man sich fühlt, wenn man so nahestehenden richtig verliert, wie jetzt zum Beispiel sein Vater oder so, weil ich habe meine Eltern noch. Mhm. Ich glaube, da kann sich kaum jemand von uns hinein. Bitte? Ich glaube, da kann sich kaum jemand von uns wirklich hineinversetzen, wenn man so hintereinander die Frau, also die Partnerin, das Kind und dann später auch noch den Vater verliert. Das ist richtig, richtig. Aber ich versuche ihn so weit gehend zu unterstützen und ihm zu helfen, wie es nur geht. Was alles in meiner Macht steht, das mache ich. Ja. Aber es müsste ja, Sven, das ist ja toll, dass du Petra hast und dass Petra dir so hilft, aber es wäre ja sehr, sehr schön, wenn du eine wirkliche, auch therapeutische Hilfe bekämst und wieder einen Schritt ein bisschen ins Leben machen könntest. Das heißt, nach draußen machen könntest. Ja, das ist... Ich gehe davon aus, dass du aufgrund dieser Panikattacken eben auch keinen ärztlichen Kontakt hattest in den letzten Jahren. Nee, das ist ja, weil ich ja auch nirgends wieder hinkomme, ne? Das ist das Problem bei mir. Das Problem ist mir bekannt bei Erkrankungen dieser Art. Das ist wirklich äußerst schwierig. Im Prinzip musst du zu einem Arzt, einem Therapeuten, einem Psychiater, vielleicht sogar in eine Klinik, aber du kannst ja nicht. So. Ja. Und da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, auch Menschen, die in deiner Weise betroffen sind, zu helfen. Dieses möchte ich gerne, dass jetzt... Das wünsche ich mir ja auch. Absolut. Und es muss ja was passieren. Du bist 33. Du hast ein schweres... Ich bin 33, ja klar. Ich möchte hier nicht noch weiterhin die nächsten 10 Jahre hier verbringen. Also. Genau. Du hast ein schweres Schicksal erlitten und hast jetzt auch viele Jahre hart gelebt dadurch. Das kann man ja so sagen. Richtig. Ja. Sven, ich bitte euch beide jetzt aufzulegen. Ihr werdet von Peter, dem Psychologen, meinem Psychologen zurückgerufen. Ja. Der sich auch gerade in dieser Thematik, jemand traut sich nicht aus dem Haus, muss aber Hilfe haben, sehr gut auskennt. Ja, und wie weit kann sie da helfen in dem Sinne jetzt? Also ich hoffe, dass er dir gleich ein paar sehr konkrete Dinge an die Hand geben kann. Vielleicht melden sich auch noch so welche, die jetzt hier zugehört haben oder so. Kann ja auch sein, ein paar Tipps oder so. Sehr gerne, sehr gerne. Das würden wir an dich weiterreichen. Wie gesagt, Domian, ich danke dir nochmal, dass ich mit dir nochmal sprechen konnte. Sehr gerne, Sven. Und ich grüße herzliche Petra nochmal. Ja. Dankeschön. Und wünsche dir natürlich von Herzen, dass es demnächst bald aufwärts geht, Sven. Sobald es mir vielleicht besser geht, irgendwie jetzt wegen ich Hilfe bekomme oder so, dass ich mich dann vielleicht nochmal bei dir melde oder so. Würde ich mich sehr freuen. Aber ansonsten versuche ich jetzt so in aller Macht, dass das jetzt endgültig aufhört. Genau. Also du legst auf, wir melden uns gleich. Und ich werde ihn auf jeden Fall weiterhin unterstützen. Das ist super, sehr nett, sehr toll und sehr nett von dir, Petra. Ja. Alles Gute euch beiden und viel Glück. Alles klar, danke. Tschüss. Dir, Domian. Ciao. Ciao. 1:44 Uhr haben wir. Und das ist die beste Zeit für Amanda. Amanda ist 35. Guten Morgen, Amanda. Guten Morgen, Domian. Amanda, um was geht's bei dir? Und zwar wollte ich nur sagen, dass ich schon Parkinson habe mit 35 Jahren. Du hast Parkinson mit 35 Jahren? Ja, habe ich schon bekommen, seit ich 30 bin. Wie hat das angefangen? Ja, also erstmal das Zittern immer und die Steifigkeit in meinen Knochen. Du sprichst wahrscheinlich auch aufgrund der Erkrankung nicht so ganz deutlich mehr. Ja, das kommt jetzt auch wieder besser. Das ist nur, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und ein bisschen durch die Erkrankung. Jetzt geht's wieder. Also sag nochmal, wie hast du es bemerkt? Wie fing es an mit 30? ja, durch die Steifigkeit in meinen Knochen halt. Mhm. Ich immer Schmerzen in der Schulter und hatte meine Arme immer so angewinkelt und konnte die nicht so gut bewegen halt, ne? Mhm. Sonst ist es halt sehr unangenehm gewesen immer, ne? Und so, wenn man, na gut, wenn man so ein bisschen mal die Schulter steif hat oder so, dann ist man ja eigentlich noch gar nicht so beunruhigt. Ja. Wie lange hast du gezögert, bis du dich dann mal hast untersuchen lassen? Ja, ich hatte ein Praktikum gemacht im Altenheim. Mhm. Und dann haben die gesagt, ich sollte mal lieber mal zum Arzt gehen. Mhm. Und dann hat der Arzt das schon festgestellt und dann habe ich so eine Untersuchung gemacht durch so einen Spin. Mhm. Und dann haben die das halt festgestellt, ja, ne? Mhm. Wenn man als 30-Jährige die Diagnose Parkinson bekommt, ja, haut einen das nicht komplett vom Stuhl? Ja, also ich war jetzt geschockt. Und dann war ja noch verheiratet gewesen. Mhm. Und dann bin ich aber trotzdem, habe ich das nicht versteckt. Ich habe es trotzdem allen direkt preisgegeben. War dir eigentlich klar, was für eine extrem schwere Erkrankung das ist? Ja, schon. Das schon, ja. Ja, weil ich bin ja auch Krankenpflegehelferin, examinierte. Mhm. Und dann kenne ich halt so Krankheiten, ne? Stimmt, da kannst du es einordnen, ja. Ja. Du bist gleich offensiv damit umgegangen in deiner Umgebung. Ja, weil ich denke, verstecken kann man das eh nicht und ich bin eigentlich ein offener Mensch. Was wurde denn damals, nachdem es diagnostiziert worden war, was wurde da therapeutisch gemacht? Therapeutisch halt viel Gymnastik und alles, ne? Mhm. Und halt Musik tut halt gut und ist halt besser. Ich habe nicht verstanden. Also Gymnastik und was noch? Und Musik ist halt die beste Therapie. Musik? Ja. Wie, Musik einfach hören oder dazu? Hören und singen und ich bin am Gospelchor drin jetzt. Ach, das Singen ist gut dann, ja, für die Stabilisierung in der Krankheitssituation. Ja, also wenn es mir schlecht geht unterwegs, dann höre ich immer Musik und dann geht's wieder. Das baut einen seelisch auf. Ja, genau. Ja. Man hat halt so seine Tricks, man lernt seinen Körper halt kennen. Dann macht man das besser halt dagegen, ne? Dennoch schreitet diese Krankheit ja unaufhaltsam voran. Ja. Jetzt bist du 35, wie geht es dir heute? Heute geht es mir eigentlich ganz gut. Gestern auf der Arbeit ging es mir nicht so gut. Das heißt, du kannst noch arbeiten? Ja, volltags will ich noch arbeiten in der Behindertenwerkstatt. In der Behindertenwerkstatt? Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, du kommst dann auch in deinem Privatleben so für dich alleine noch gut zurecht? Ja, ich mache so viel, es geht alles noch alleine. Du hast eine eigene Wohnung, lebst in der kleinen... Ich wohne im Pflegeheim. Du wohnst in einem Pflegeheim? Ja, wohne im Pflegeheim. Ist aber ein ganz schönes. Warum, wenn du noch so selbstständig bist, warum im Pflegeheim dann? Ja, weil ich halt manchmal so Anfälle habe, so Kampfanfälle. Mhm. Und dann kann ich plötzlich nicht mehr weitergehen und plötzlich nichts mehr machen. So wie Freezing. Wie was? Freezing. So wie, geht man ein paar Stücke... Ja. Und dann ach so, genau. Mehr. Ja, genau. Mhm. Und so gefangen im eigenen Körper dann halt. Ach, das heißt, da bist du vorsorglich in ein Pflegeheim schon mit 35 Jahren gegangen, um für diese Notfälle dann versorgt zu werden. Ja, und auch, weil ich halt auch geschieden war, weil ich halt auch dann alleine war. Ich hatte eine eigene Wohnung gehabt. Mhm. Dann bin ich halt nicht mit klargekommen. Lass uns mal über deine Ex-Beziehung sprechen. Du warst mit dem Mann zusammen, als du die Diagnose bekommen hast. Ja, das war keine schöne Ehe gewesen. Das war vorher auch keine schöne Ehe gewesen? Nein. Und wie hat er sich dann verhalten, nachdem er gehört hat, dass du so schwer krank bist? Ja, er hat sich versucht, halt über mich zu bestimmen und wollte mir erst zwar helfen und so, aber dann nachher wurde er cholerik und so. Mhm. Und war auch gewalttätig trotzdem noch und sowas. War dann nicht sehr schön. Das dann auch noch? Ja. In dem ganzen Drama. Gibt es denn, ich höre hier oft und bin immer ganz fassungslos, dass Menschen mir erzählen, die sehr schwere Krankheiten haben, dass so nach und nach sich die Freunde von denen verabschieden und die hinter alleine da stehen. Wie ist das bei dir? Also bei mir melden sie sich nach und nach wieder. Ich bin ja auch bei Internetseiten so, also will ich jetzt nicht nennen, so, wo man halt wieder soziale Netzwerke, ne? Ja. Und wieder alte Kontakte aufknüpft. Achso, das geht ja. Nun, die besuchen dich auch im Pflegeheim? Ja, manche, ja. Also sogar eine alte gute Freundin vom Mallorca-Urlaub früher, die kommt mich auch hier besuchen. Hast du noch Eltern? Ja. Und wie ist der Kontakt zu den Eltern? Ganz gut, aber die wohnen seit 2 Jahren in Südafrika. Die wohnen in Südafrika? Ja, genau. Ach du lieber Himmel, das ist aber auch dann schlimm, wenn du hier so krank bist und deine Eltern wohnen. Ja, aber ich gönne ihnen das auch, die haben auch viel für mich gemacht. Die haben sehr viel für mich gemacht. Mhm. Ich habe halt hier einen guten Freund kennengelernt im Wohn- und Pflegeheim. Mhm. Und bin ich auch überall Pflege. Und ach so, es gibt sogar eine neue Beziehung wieder, kann ja, man sagen. Ja, genau. Das ist ja eine schöne Fügung. War Liebe auf den ersten Blick. liegt der auch im Pflegeheim? Nein, der wohnt mittlerweile alleine. Ja. Betreutes Wohnen so. In deinem Alter ungefähr? Ja. Was machen deine Eltern in Südafrika? Warum leben die dort? Ja, die sind Rentner. Ach so, die machen sich ein schönes Leben da. Ja, genau. Aber ich war auch schon mal da, das ist ganz schön da. Kannst du denn im Moment noch reisen? Geht das noch? Ja, das geht noch. Ich versuche für nächstes Jahr zu sparen, dass ich dann dahin komme. Mhm. Ich glaube, einer der berühmtesten Patienten, der diese schwere Krankheit hatte, war Papst Johannes Paul. Ja, und auch Michael J. Fox, Muhammad Ali. Genau. Muhammad Ali auch, Cassius Clay. Ja, und genau. Dann Michael J. Fox war ja auch jung. Ist ja auch jung mit Parkinson. Stimmt, ja, hast du recht, ja. Von dem habe ich auch sogar hier einen Brief gekriegt von der Foundation. Ah, der hat so eine Stiftung. Genau. Mhm. Jetzt nochmal zu dir. Du bist eine junge Frau. Du hattest wahrscheinlich 1000 Pläne für dein Leben. Das ist alles jetzt umgeworfen worden. Wie gehst du mit deinem schweren Schicksal um? Ich versuche immer noch das Beste aus mir zu machen. Mhm. Ich lasse mich dann solch nicht unterkriegen. Mhm. Also ich sagte mir immer, Parkinson besiegt mich nicht. Ich besiege Parkinson. Mhm. Und dann gucke ich halt, dass ich meine Medizin immer pünktlich einnehme. Mhm. Dann geht's halt besser und ich versuche halt das Beste aus mir zu machen. Und geh halt raus und tue mich auch stylen und so, ne? Stylen? Ja. Ja. Für mich halt wichtig. Das finde ich sehr, sehr, sehr beachtenswert. Es hätte ja auch sein können, dass du mit deinem Schicksal haderst und sagst, mein Gott, warum ich so jung und warum so eine schwere Erkrankung? Ja, manchmal ist es halt so, wenn man halt so zittert mit den Tabletten wirken und wenn man halt so krampft unterwegs und nicht mehr gehen kann, ne? Klar, dann wird es einem nochmal so richtig bewusst wahrscheinlich, was man hat. Diese Krankheit ist ja nicht zu heilen. Man kann sie mit den Medikamenten ein bisschen lenken, ein bisschen stoppen. Ne? Ja, wenn man gut eingestellt ist. Genau. Gibt es eine Lebenserwartung? Kann man das sagen, so in etwa? Ja, also ich kann mit Parkinson uralt werden. Da kann man uralt mit werden? Ja. Man muss halt sich halt gut pflegen und gut auf sich aufpassen und immer Arztkontrollen und Medizin einnehmen und dann geht das schon. Aber die Angst ist wahrscheinlich da, dass du immer weniger so, ja... Mobiler wird. Bitte? Dass man weniger mobiler wird. Dass man immer weniger mobil wird und vielleicht irgendwann dann zu einem Pflegefall unter Umständen wird. Das ist die Angst wahrscheinlich. Ja, aber ich versuche das Beste halt aus mir zu machen. Ja, da würde ich jetzt auch gar nicht so viel drüber nachdenken. Was nutzt das? Eben, genau. Weil du hast eine gute Lebenseinstellung, die dir sicher auch sehr viel Kraft gibt und sehr positiv ist. Und dann hast du gerade erzählt, dass du singst und das Singen dir auch so gut tut. Ja, ich bin auch im Gospelchor drin, das mache ich auch noch. Die wissen auch alle Bescheid. Und das tut auch gut. Da haben wir auch den nächsten Konzert. Da wollte ich dich auch einladen, gerne, wenn du Zeit hättest. Wo ist das Konzert denn? In Waldbreitbach, die Ecke rum. Wo ist das? Rendowit am Rhein. Ja, also das ist ja gar nicht so weit weg. Ja, eben. Dann müsstest du mir nochmal mailen, genau wann und wo das ist. Oder der Redaktion hinterlassen. Bitte? Der Redaktion vielleicht hinterlassen. Genau, ganz genau. Oder der Redaktion hinterlassen, ja. Bist du da, du singst im Chor oder hast du auch so Einzelstücke, die du singst? Nein, ich habe auch hier eine Singstar, eine Playstation, da tue ich halt vieles singen, ne? Bitte? Singstar. Ja. Und da singe ich halt viel und kriege gute Bewertungen und so. Ja. Also das Singen ist schon dein Herzblut. Ja, soll ich mir mal was vorsingen? Kleinigkeit. Ja, wenn du das möchtest, wenn du mir was vorsingen willst. Ja. Nicht so lang, so eine nur kleine eine Kostprobe. Okay. Genau. Ich bin ein bisschen nervös, okay. Ja. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann im Chor und in der guten Halle sensationell gut klingt. Ja, wenn ich gut drauf bin und frei habe, meinen Kopf frei habe, dann kann ich wunderbar singen. Super, wir sagen nochmal, du bist 35 Jahre alt, liegst im Pflegeheim, weil du Parkinson erkrankt bist und holst dir deine Lebenskraft wirklich unter anderem auch aus der Singerei. Ja. Das ist sehr toll. Amanda, ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben, wir beide. Ich bedanke mich auch bei dir, Domian, und wünsche dir weiterhin viel Glück. Und ich muss ja sagen, ich habe hohen Respekt vor deiner Lebenseinstellung. Ja, man darf sich nie hängen lassen. Nein. Und das ist ganz toll, dass du es schaffst, und ich möchte dich wirklich ermutigen, das so weiterzumachen. Aber das brauchst, diese Ermutigung brauchst du gar nicht. Das machst du von ganz alleine, glaube ich. Manchmal gibt es halt Tage, wo man denkt, halt, man kann das sagen, Mensch, warum ich halt, wie der gesagt hat, ja, ja. Und alles schief geht. Aber manchmal gibt es auch Tage, die dann halt wieder einen hochpushen, ne? Genau. Ganz genau. So, und wegen der Termine, das regeln wir im Hintergrund. Ne? Ja, okay. So machen wir das. Liebe Amanda, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Und viel Kraft. Auch. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die Amanda. Und hier ist der Patrick. 35. Nee, 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Nee, ich bin 26. Das habe ich dich schon fast 10 Jahre älter gemacht. Ja, und so ein bisschen merkwürdig, jetzt hier so ein bisschen im Fernsehen zu sehen. Gerade wenn es so ein bisschen tonversetzt ist. Ja, du darfst jetzt während des Gesprächs nicht in den Fernseher schauen, sonst verwirrt dich das, weil das zeitversetzt kommt. Richtig. Genau. Ja, genau. Okay. So, um was geht's? Und zwar, ich muss ein bisschen leiser reden, weil meine langjährige Freundin, die ist jetzt auch, ist jetzt von mir auch in der Wohnung, deswegen muss ich ein bisschen leiser reden. Okay, dann reden wir ein bisschen leiser. Genau, und ja? ich bin zwar jetzt mit 9 Jahren jetzt mit meiner Freundin zusammen. Die jetzt, die in der Wohnung ist? Ganz genau. Ja. Mhm. Und seit Dezember 2009 habe ich halt eine Bekanntschaft. Mhm. Und die ist jetzt mittlerweile im 4. Monat schwanger. Ihr sagt bloß nicht von dir. Doch, von leider. Dir. Seit 2009 schon. Richtig, und das Problem, also jetzt, sie ist jetzt schwanger, jetzt im 4. Monat, Beziehung haben wir jetzt seit 2009. Das Problem ist ganz einfach, ich lebe auf dem Dorf, mhm, und da ist halt dieses soziale Geflecht ziemlich eng gestrickt. Mhm. So, und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, momentan gibt sie sich halt sehr differenziert zu mir. Nur, ich habe halt das, so ein bisschen die Angst, wenn es halt so ein bisschen, sag ich jetzt mal so, unsere Geschichte herausstrahlt, dass es wirklich bekannt wird. Mhm. So, dass ich so quasi am Ende als der, sag mal, als der Arsch da steht, sag ich jetzt ganz einfach. Naja, bist du ja auch. Entschuldige, ja. Du, ja, nein, das ist auch definitiv so. Also ich gebe da keinem anderen eine Schuld. Nee, Schuld. Ich gebe meiner Freundin nicht die Schuld oder der anderen nicht die Schuld, um Gottes Willen. Wann ist denn die Zeit, wo du deiner Freundin, die jetzt nebenan schläft, die Wahrheit einschränkst und sagst? Ja, das ist die Frage. Nicht die Frage, was die Leute über dich denken, sondern das ist die Frage, wie du dich ordentlich deiner... Weiß denn diese Frau, die jetzt schwanger ist, weiß die, dass du auch eine Freundin hast? Definitiv, ja. Das weiß sie. Also den, ja, das weiß sie, das haben wir von Anfang an schon so aber klar gemacht. Hat die denn nicht immer schon zu dir gesagt, Mensch, mach Schluss, lass uns richtig zusammen sein? Ja, richtig, genau. Wen liebst du denn mehr? Jetzt, das ist nämlich jetzt der Kasus Knacktus. Ich habe meine Freundin liebe ich eigentlich nicht direkt. Ich bin eigentlich nur mit ihr zusammen, weil sie zu meiner Oma einen sehr guten Draht hat. Meine Oma ist schwer krank, hat 2 Nieren entfernt bekommen und so weiter etc. pp. Und sie ist wirklich zu meiner Oma herzensguter Mensch. Und das rechne ich auch wirklich hoch an, bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, dann sage ich dir mal, wenn die so ein herzensguter Mensch zu deiner Oma ist, habe ich mal die große Hoffnung, dass die das gut trennen kann. Dein Verhalten und die Beziehung zu der Oma. Das heißt, dass sie die Beziehung zu der Oma weiter aufrechterhält und sich um die alte Dame kümmert, auch wenn sie mit dir keinen Kontakt mehr hat. Das heißt, du bist gar nicht mehr so interessiert an deiner Freundin, als Freundin, eigentlich? Nicht wirklich. Das Problem ist ganz einfach, dass meine Großmutter bei mir im Haus wohnt. Mhm. Und deswegen denke ich mal, dass der Kontakt nicht so der dann wäre, wie er eigentlich hätte sein sollen, beziehungsweise wie er jetzt Status Quo ist. Das kann ich ja verstehen. Und es ehrt dich natürlich auch, dass du dir so Sorgen um deine Oma machst. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr richtig. Aber das geht nicht auf so einem Lügengebäude. Das geht nicht. Nein, definitiv nicht. Nein, das geht nicht. Du hast es schon viel zu lange laufen lassen, was ein Drama letztendlich ist. Was natürlich für deine Oma auch schlimm ist, wenn sie das erfahren wird. Das heißt, spätestens jetzt, wo die im Viertel... Das ist eigentlich meine allergrößte Sorge. Nicht meine Sorge, was irgendwas sein wird, sondern wenn meine Oma sogar das erfahren würde, das wäre eigentlich das... Na, das wird sie ja, wenn du sagst, ihr wohnt auf dem Land, dann wird sie das doch wohl oder übel erfahren. Nein, also die andere wohnt 70 Kilometer entfernt, das ist wieder was anderes. Mhm. Also Patrick, ich kann dir nur sagen, erstmal, wir können nicht weiter jetzt im Detail sprechen, aber dass du in deinem Leben aufräumen musst... Das kannst du nicht mit einer Frau machen, dass du sie einfach nur so laufen lässt, weil, gut, das ist ein ehrenwerter Grund, aber das ist trotzdem kein Grund für eine solche Lüge. Das geht nicht. Ja. Also das ist jetzt das Nächste, was du tun musst. Du musst klar einen Wein einschenken bei deiner Freundin. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Alles ja. Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg, Patrick. Tschüss. Ja, auch. Danke dir. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio und live 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.